Kinder. Du bist doch weg. Ach, richtig. Jeder dreht sich, hör schon nach dir. Jeder dreht sich, hör schon nach dir. Du bist anders. Was die Unnahm. Du bist doch weg. Ach, richtig. Jeder versucht zu sein wie du. Du bist anders als die anderen. Du bist nervös. Ach, richtig. Jeder hat sich ganz schön nach dir. Du bist anders als die anderen. Du bist nervös. Lauf richtig.